Wir sind gestrandet, kein Weg zurück, haben aufgegeben, Land ohne Glück. Die große Freiheit hat uns eisig kalt erwischt, zu hoch geflogen, hart gelandet. Wir sind gestrandet. Wir beide wollten nach Süden ziehen, zum Regenbogen vor allem fliehen. Nichts ist für immer, auch nicht für uns. Die großen Träume sind versandet, wir sind gestrandet. Wir sind gestrandet, wie Flaschenpost, ins Meer geworfen, der Wind kommt von Ost. Wir sind abgetrieben, wo ist das Licht? Das Licht, das einst so lodernd brannte. Wir sind gestrandet. Wir sind gestrandet. Wir sind gestrandet. Geflogen, hart gelandet, wir sind gestrandet. Immer wie sie brandet.